Schlusswort. Eine gewaltige geistige Umwälzung vollzieht sich gegenwärtig nicht nur im deutschen Volke, sondern auch in den anderen Völkern. Die Erkenntnisse der neuen Zeit können auch an den anderen Völkern nicht spurlos vorübergehen, auch wenn von gewissen Mächten noch so viel gegen das deutsche Volk gehetzt wird. Auch die anderen Völker werden sich mit den Gesetzen über die Verschiedenheit der Menschenrassen auseinandersetzen müssen. Auch in den anderen Völkern wird sich eine völkische Weltanschauung durchsetzen oder die Völker gehen im Rassenmischmasch zugrunde. Es ist eine große Tat des neuen deutschen Staates, dass er dem Schutz der Rasse gesetzliche Geltung schuf und dass er den Kampf gegen die Volk und Rasse zersetzende Freimaurerei aufnahm. Der Herr Reichskanzler hat in seinem Werk Mein Kampf die Freimaurerei zutreffend geschildert. Es heißt dort in der Ausgabe 1934, Seite 345, zur Stärkung seiner politischen Stellung versucht er, der Jude, die rassischen und staatsbürgerlichen Schranken einzureißen, die ihn zunächst auf Schritt und Tritt beengen. Er kämpft zu diesem Zweck mit aller ihm eigenen Zähigkeit für die religiöse Toleranz und hat in der ihm vollständig verfallenen Freimaurerei ein vorzügliches Instrument zur Verfechtung, wie aber auch zur Durchschiebung seiner Ziele. Die Kreise der Regierenden sowie die höheren Schichten des politischen und wirtschaftlichen Bürgertums gelangen durch die maurerischen Fäden in seine Schlingen, ohne dass sie es auch nur zu ahnen brauchen. Mögen die Freimaurer in Deutschland diese ernsten Worte des Herrn Reichskanzlers beherzigen und als deutsche Männer nicht nur aus ihrer Loge austreten, sondern auch vorbehaltlos mit ihr brechen. Das wäre deutsch und völkisch gehandelt. Stattdessen aber versuchen die Freimaurer, die Freimaurerei hinter deutsch-christlichen Orden und hinter anderen Gebilden zu tarnen. Statt am Tempel Salomos wollen sie nun am deutschen Dom bauen. Das geheime Brauchtum sollte verdeutscht werden und so weiter. Die Namen werden geändert, der Geist und die Menschen bleiben dieselben, es sei denn, dass sich die Menschen endgültig und vorbehaltlos von jeder Bindung lösen. Mögen diejenigen Freimaurer in Deutschland, die national und völkisch sein wollen, endlich erkennen, dass es verwerflich ist, einem Bunde anzugehören, der durch zahllose Gelübde und durch eidesähnliche Bindungen ein jüdisch-kabbalistisches Brauchtum und die ganze Verfassung des Ordens vor dem eigenen Volk geheim hält. Die Freimaurerei verstößt auch gegen die Strafgesetze. Strafbar ist die Teilnahme an einer Verbindung, deren Dasein, Verfassung oder Zweck vor der Staatsregierung geheim gehalten werden soll. § 128 des Strafgesetzbuches. Zur Strafbarkeit nach § 128 des Reichsstrafgesetzbuches genügt es, wenn entweder das Dasein oder die Verfassung oder der Zweck vor der Staatsregierung geheim gehalten werden soll. Die Verfassung der Logen, die Gradeinteilung, die Gesetze, die Bestimmungen über die Rechtspflege, insbesondere Gesetze und Verfassungen der Hochgrade, wurden mit der größten Sorgfalt vor der Staatsregierung geheim gehalten. In den Gesetzen der großen Landesloge ist zum Beispiel genau vorgeschrieben, welche nichtssagenden Sätze bei einer etwaigen Eintragung einer Loge in das Vereinsregister eingetragen werden sollen. Auch der Jesuitenorden erfüllt den Tatbestand des § 128 des Strafgesetzbuches. Zu der volkszerstörenden Freimaurerei gehören ihrer geheimen Bindungen wegen auch der Druidenorden und der Oddfellow-Orden. Jeder Geheimorden verhindert die seelische Geschlossenheit des Volkes, auch wenn er angeblich ein arisches oder germanisches Brauchtum besitzt. In jedem Geheimorden geben die Mitglieder durch die Gelübde, durch Eide oder durch sonstige Bindungen die sittliche Freiheit ihrer Entschließung und ihres Handelns auf und sind der suggestiven Wirkung des Brauchtums unterworfen. Möge sich im ganzen Volk die Erkenntnis durchsetzen, dass es unsittlich ist, in einem Bunde zu verbleiben, in dem immer wieder höhere Grade neue Geheimnisse vor den niederen Graden besitzen. Jeder Deutsche möge seine Volksgenossen über das Wesen der Freimaurerei aufklären, damit sich kein Deutscher mehr findet, der in die Dunkelkammer geht, der sich die Augen verbinden lässt, um am Tempel Salomos, am Tempel der Menschheit oder an einem sonstigen Bau zu arbeiten. Wenn die Freimaurerei im deutschen Volke und in den anderen Völkern restlos erkannt ist, wird es der Weltfreimaurerei auch nicht mehr möglich sein, ein zweites Mal einen Weltkrieg gegen Deutschland zu entfesseln. Mögen die deutschen Freimaurer endlich den Mut finden, im Hinblick auf die nachgewiesenen Verbrechen der Freimaurerei an den Völkern nicht nur aus ihrer Loge auszutreten, sondern ihr auch zu erklären, dass sie keinerlei Eid und keinerlei Gelübde der Geheimhaltung mehr anerkennen. Erst die vorbehaltlose Abgabe dieser Erklärung gegenüber der früheren Loge und gegenüber den Brüdern Freimaurern ist die befreiende deutsche Tat, die den Freimaurer dem deutschen Volke zurückgibt, wenn er den ernsten Willen besitzt, frei zu werden. Erst durch diese Erklärung wird der Austretende auch innerlich wieder frei, wenn er frei sein will. Jeder Austretende, der gleichzeitig durch diese Erklärung die Kette der Schweigepflicht sprengt, ermutigt andere, noch schwankende Freimaurer zu gleichem Handeln. Jeder Austretende, der Schweigepflicht und Bindungen endgültig und vorbehaltlos aufgibt, erschüttert den Staat im Staate, den die Freimaurerei bildet. Hierdurch wird die gesamte Weltfreimaurerei mehr erschüttert, als man vielleicht annimmt, denn jede Lösung eines Freimaurers erschüttert die ganze Bruderkette. Jede vorbehaltlose Lösung ist deshalb ein Fortschritt auf dem Wege unseres Volkes zur Freiheit.